Der Reise ist ja das Entscheidende. Naja. Schwieriges Thema. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Ja oder Nein Podcast mit David und Roman. Heute geht's wieder rund, wir nehmen auf und Roman gießt gerade klares, frisches Wasser oder wie hieß das Lied? In die Gläser und ich bin glücklich, denn von dem ganzen Gequatsche wird einem ja ganz mulmig. Jo. Roman und ich haben gerade was gelernt, dass Planung nichts bringt. Deswegen, wir haben keine Zeit und steigen auch gleich mit dem Thema ein. Bevor ich es vergesse, ich muss ja sagen, wie wir es machen. Ne? Also, Roman und ich taumeln gleich 15 Minuten lang um ein Thema, um eine Frage, schreiben uns Pro und Kontras dazu auf und ziehen zum Schluss ein Fazit. Das war's in Kürze. Darum geht's hier. Wer nicht zuhören will, hört trotzdem weiter zu. So sieht's aus. Das heutige Thema ist, brauchen wir Zeit, beziehungsweise hast du mal Zeit? Schwierig. Ja, brauchen wir die Zeit wirklich? Und die Zeit läuft ab jetzt. Das ist auch wieder so eine Einschränkung. In dem Fall brauchen wir Zeit. Wir haben jetzt 15 Minuten, um zu sprechen. Mhm. Die Zeit vergeht wahrscheinlich für den Zuhörer, wenn er es extrem langweilig findet, sehr langsam, bis wir endlich zum Fazit kommen. Und für uns, wenn wir über das Thema interessiert sprechen, viel schneller. Viel schneller. Woher kommt das? Weil wir beschäftigt sind. Wir sind beschäftigt, etwas passiert. Ja. Richtig. Das heißt, wenn man die Zeit, die einem zur Verfügung steht, intensiv nutzt, vergeht sie sehr, sehr schnell. Mhm. Wenn man sie nicht so stark nutzt und vor sich hin sieht, vergeht sie relativ langsam. So wie bei mir heute, wenn ich gelangweilt vor der PlayStation hocke den ganzen Tag und du bei der Arbeit was zu tun hast. Genau. Ja, also gerade bei der Arbeit, wenn man ein bisschen effektiv ist und nicht faul rumhockt, dann vergeht die Zeit doch relativ fix. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, empfinden wir alle dieselbe Zeit? Mhm. Haben wir alle dieselbe Zeit? Weil das Thema, was ich ja vorhin angesprochen habe, war ja, dass wenn eine gewisse Lebensspanne zur Verfügung steht und die länger ist als die von jemand anderem und man die Lebenszyklen an sich als Einheit nimmt, dann würde ja für denjenigen, der länger lebt, die Zeit langsamer vergehen als für denjenigen, der kürzer lebt. Mhm. Brauchen wir dann tatsächlich nur Uhren? Oder sollten wir schon direkt von vorne wissen, wie lange jemand lebt? Das wäre doch einfach. Nee, das wäre ja uninteressant. Verstehst du? Wenn du weißt, wie lange du lebst, weißt du, was ich meine? Dann, das hat ja auch mit Zeit zu tun. Dann weißt du, wann du stirbst und dann kannst du dich darauf einstellen. Was an sich nicht so schlecht wäre. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht haben wir das Thema verfehlt und hätten eher brauchen wir den Tod schreiben müssen. Also Zeit, ja. Ja, wir brauchen Zeit, um rechtzeitig zu den Terminen zu kommen, die wir so haben. Oder das, was wir vorhaben, auch zeitlich einhalten zu können. Oder rechtzeitig zur Arbeit zu kommen morgens. Das ist cool, auf der einen Seite haben wir Zeit und auf der anderen Seite verwenden wir Zeit. Nee, Moment mal. Angefangen. Auf der einen Seite haben wir Zeit, von der wir nicht wissen, wie viel sie ist. Mhm. Denn wie du gerade gesagt hast, wir kommen auf die Erde und haben keine Ahnung, wie lange es dauert. Ja. Das heißt, wir haben also eine Masse, sage ich jetzt mal, an Zeit zur Verfügung, von der wir nicht wissen, wie viel sie ist und wann sie ausgeht. Mhm. Und die setzen wir sozusagen als Währung ein. Das ist krass, oder? Dinge zu tun, von denen wir meinen, dass sie relevant sind. Wenn wir gerade bei Währung sind, kennst du den einen Film? Mit diesen blauen Ziffern auf dem Arm. Und da ist ja eben der Sinn, dass die Zeit als Währung und als Lebensdauer dient, quasi, ne? Ja. Er guckt auf seine Uhr auf der Hand und weiß genau, er hat noch 20 Stunden oder so zu leben. Aber genau mit den 20 Stunden kann er genauso auch bezahlen, womit sich die Zeit auch verringert. Seine Lebensdauer. Ja. Eigentlich schon krass. Aber das machen wir ja auch. Weil Zeit, also ich denke mal, je mehr man tut, desto schneller verschleißt man. Mhm. Und je weniger man tut, das, also man geht ja auch ein bisschen kaputt, wenn man zu wenig tut. Ja. Also man muss erstens so ein Mittelding finden. Aber der interessanteste Aspekt für mich, weil wir keine blauen Nummern auf dem Arm haben, ist der, dass wir eigentlich gar nicht, wir spielen hier mit einem Wert, von dem wir gar nicht wissen, wie hoch er ist. Nee. Und dann setzen wir den für Dinge ein, die wir mal hinterfragen müssten. Mhm. Und wenn, man sagt ja auch so leichtfertig, hast du mal Zeit? Das ist auch übrigens ein krasser Punkt. Das wenn man will, ne? wenn du die Zeit, wenn du daran interessiert bist, dann hast du die Zeit. Und wenn du zum Beispiel auf irgendwas gar keinen Bock hast, dann sagst du, nee, ich habe heute keine Zeit. Ja. Ne? Ja, okay, es gibt auch den Fall, an dem man sich eigentlich gern Zeit nehmen würde, aber der Kalender irgendwie so voll ist. Oder so. Ja. Aber es gibt auch manche Sachen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Dann sage ich, ey du, ich habe heute keine Zeit. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber da wären wir wieder beim Lügen. Aber haben wir den eigentlich fertig gekriegt? Nein. Nee, den haben wir nicht fertig gekriegt. Wollten wir den machen? Den wollten wir machen. Wir schwufen ab. Mhm. Also die Frage ist, brauchen wir Zeit? Brauchen wir Zeit? Und dann gibt es die Momente im Leben, in denen man sagt, ja, ich habe Zeit und ich habe keine Zeit. Mhm. Brauchen wir die Zeit als Maßstab, um zuzustimmen oder nicht? Oder gibt es, weil das ist, die Zeit ist ja eigentlich in dem Fall nur eine Ausrede. Ja. Genau. Wobei ja derjenige, der... Ich finde das dreht sich bei mir im Kopf gerade und ich finde das so interessant, wenn dich jemand fragt, hast du mal Zeit? Hm. Dann ist es ja wie, als würde dich ein Penner auf der Straße fragen, hast du mal einen Euro? Ja, genau. Genau. Das heißt, du gibst ihm was von deiner Zeit. Hm. Aber er kriegt die Zeit ja gar nicht. Er kriegt nur Aufmerksamkeit. Genau. Aber ist das jetzt mit Zeit gleichzustellen? Das ist die Frage. Hm. Ist das mit Zeit gleichzustellen? Ja. Ist die Aufmerksamkeit... Und dann wieder zurück auf das Situative. Wenn er mich jetzt fragt, hast du Zeit? Und das ist ein sehr interessantes Thema, dann schenke ich ihm Aufmerksamkeit und die Zeit vergeht für mich relativ schnell. Mhm. Wenn er mich fragt, hast du Zeit? Und du denkst, ja gut, okay, eigentlich sollte ich es erledigen mit ihm. Und der erklärt mir dann irgendwas und das dauert eine halbe Stunde und das ist ultra langweilig, dann vergeht die Zeit sehr langsam. Mhm. Habe ich jetzt in einem dieser beiden Situationen mehr Zeit geopfert? Hm. Verstehst du? Naja, schon. Und dann, also, wie äußert sich das dann? Na, es kommt für dich vor, als hättest du mehr Zeit geopfert, weil die Interaktion ja viel langsamer zustatten geht, weißt du? Ja, messbar, aber ist es derselbe Zeitraum? Ja, eigentlich schon. Es ist derselbe Zeitraum, plus für dich kommt es ja nicht so schnell vor oder nicht so langsam. Verstehst du, was ich meine? Ja, und ich merke auch gerade, dass ich noch überhaupt kein Pro und Contra aufgeschrieben habe. Nee. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Jetzt, wenn jemand Zeit hat, dann hat er was? Dann hat er viel Potenzial, um anderen Aufmerksamkeit zu schenken oder hat nichts zu tun und ist ein fauler Sack. Genau. Frage. Brauchen wir die Zeit? Oder, also, ist Zeit mit einer Dienstleistung gleichzustellen? Oder, weißt das ist du? Es eigentlich. Das ist es eigentlich. Na? Weil genauso wie wenn wir zur Arbeit gehen, dann opfern wir ja unsere Zeit, um irgendwas zu machen, wofür wir dann wiederum Geld kriegen. Na? Wir tauschen unsere Zeit Lebenszeit gegen Geld. Ja. Ja. Was ja nicht so weit weg von dem Film ist. Genau. Da ist das Einzige, was da eben ist, dass die das zusammengefasst haben. Glorreiches Hollywood. Die haben halt das Geld wie soll ich sagen? Die haben die Zeit und das Geld. Ja, richtig. Die haben das Geld aus dem Verkehr genommen und dafür die Zeit gesetzt. Mhm. Zurück zur Frage, brauchen wir Zeit? Kann man da jetzt zustimmen oder dagegen stimmen? Weil immerhin sollten wir ja zu einem Fazit nachher kommen. Nein, die Zeit gehört zu uns wie alles andere. Deshalb brauchen wir Zeit. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine... Wir leben ja nicht unendlich. Wenn man tatsächlich auf die Frage eingeht... Und sagt, brauchen wir Zeit? Die Frage steht jetzt einfach mal da. Mhm. Okay, dann haben wir ja Zeit. Ja. In der Theorie brauchen wir die ja gar nicht, weil wir sie ja haben. Stimmt. Und wir haben, verstehst du? Ja. Das ist mein Problem. Mann. Okay, klar, ergibt sich jetzt dieses Denken aus der Frage. Auf der anderen Seite nicht schlecht. Wir haben ein gewisses Kontingent an Zeit, aber wir wissen nicht, wie viel es ist. Ja. Wie krass wäre es, einen Geldbeutel zu haben, der dir... entweder langt oder nicht. Ja? Du weißt das erst, wenn du an der Kasse stehst. Mhm. Krass. Ja. Und dann muss man sich ja überlegen, wenn man nicht weiß, wie viel Zeit man tatsächlich zur Verfügung hat und dann Dingen Aufmerksamkeit schenkt und somit Zeit reinballert, von denen man nicht hundertprozentig überzeugt ist, ist es doch eigentlich ein Frevel, das zu tun. Weil man überhaupt nicht weiß, wie viel Zeit einem noch bleibt. Da wäre jetzt dann, genieße jeden Tag, als wäre es dein letzter. Verstehst du? Oh je. Ja, das soll jetzt kein schwermütiges Thema werden, aber wenn wir schon darüber reden, dann wäre es doch aber, das würde doch dazu führen, brauchen wir Zeit. Prinzipiell könnte man die Frage mit Nein beantworten und sagen, wir brauchen keine Zeit, wir haben genug davon. Genau. Es ist nur die Frage, wie setzt man seine Zeit sinnvoll ein? Das ist ja genauso heute mit meinem PlayStation-Spielen. Ich sitze den ganzen Tag da und balle die Zeit dafür drauf, um GTA zu spielen. Wie viel sinnvollere Dinge hättest du tun können genau. in deiner Zeit? Ja? Aber ich habe sie ja. Ich habe ja Zeit, weil ich habe heute frei. Verstehst du? Ja, aber eigentlich ist es nur... Ich weiß nicht. Also wenn man sich jetzt mal... Wenn man das mal aufdröselt, ne, dann ist es jetzt... Du hast ein gewisses Kontingent an Zeit, das eigentlich an deinen Arbeitgeber geflossen wäre. Mhm. Und für das du im Ausgleich Geld gekriegt hättest. Jetzt hast du Geld. Jetzt hast du Zeit zur Verfügung und nutzt die auf eine von dir bestimmte Weise. Sinnvolle Weise. Genau. Okay, und dann ist es sinnvoll. Ah, sinnvoll ist ein gutes Wort. Ja, weil ist es sinnvoll, dass ich den ganzen Tag zocke? Vielleicht nicht, aber für mich... Also Moment, für dich in dem Moment, da du es ja tust und entschieden hast, ist es wohl sinnvoll. Ja, warum nicht? Ja. Ist ja schon mal eine Belustigung. Okay, also das ist Spaß und Zeit. Boah, auch ein krasses Wort, Zeitvertreib. Ja. Wie? Boah, leck. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja, was für ein krasses Wort das ist, wenn man sich das bisher Gesagte mal vor Augen führt, ja, und dann das Wort Zeitvertreib in den Mund nimmt, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit gegenüber demjenigen, der die Zeit gegeben hat. Ja. Und das ist nochmal eine geile Frage. Wo kommt Zeit her? Ja, gute Frage. Wenn wir nämlich jetzt mal postulieren und sagen, okay, wir kommen zwar mit Zeit auf die Erde, die wir verbringen können, so oder so, ja, ist es okay. Wir können also mit der Zeit anfangen, was wir wollen. Mhm. Das heißt, wir können die abgeben und eintauschen. Ja. Wir tauschen die ein in Belustigung, in Entspannung, in Arbeit, in whatever. Ja? Mhm. Aber irgendjemand hat dir die gegeben. Und denkt sich, was stellst du für einen Scheiß mit der Zeit an? Was soll das? Boah, das wird jetzt aber sehr, sehr tiefsinnig. Ja. Und vor allem, dann spiele ich den ganzen Tag GTA und in dem Spiel vergeht ja die Zeit auch, bloß viel schneller. Also. Das heißt also, das ist interessant, weil, wenn wir jetzt dieses PlayStation-Spiel mal als Beispiel nehmen, dann haben wir. Oh ja, richtig, was trinken. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 4 Minuten. Das geht. Dann haben wir also jetzt eine virtuelle Realität, in die du dich sozusagen einloggst. Mhm. Das heißt, du kaufst dir jetzt und die Zeit vergeht in dem. Vier in dem Stunden Fall hätten wir in dem schneller. Spiel. Die geht ja. jetzt viel schneller. Ja. So, und was sagst du? Eine Minute ist eine Stunde? Ja, so ungefähr. Okay, das ist jetzt interessant, denn was du jetzt machst, ist eigentlich, du tradest deine Zeit. Das heißt, du setzt einen gewissen Zeitfaktor ein ja. und kriegst dafür mehrere Tage innerhalb eines Spiels raus. Innerhalb eines anderen Systems. Jetzt genau. Stell dir mal vor, das System würde leben. Also in dem du jetzt spielst, ne? Und da ist die Frage, tut es das nicht? Hm. Weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben uns ja gerade gefragt, kommt Zeit irgendwo her? Mhm. Irgendwer hat dir die ja gegeben. Ja. So, und jetzt ist also eine übergeordnete Ebene, aus der wohl Zeit zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Okay, und jetzt haben wir das, jetzt transponier das mal, schieb das mal eine Ebene runter und seh dich als die Spielfigur im Spiel, die ein gewisses Kontingent an Zeit gekriegt hat. Das ist interessant. Genau, jetzt steuerst du also einen Avatar online, der in dem Moment dich ausdrückt, weil er entspricht deinem Wunsch, irgendwas zu tun oder zu lassen. Mhm. Oder irgendwen abzuknallen oder irgendein Auto zu klauen. Ja, aber das Krasse ist, man kann ja in dem Spiel auch wieder Spiele spielen, was ja voll absurd ist. Warum ist das absurd? Na, weil dann ist man in noch einem System. Also ich steuere jemanden, der noch irgendjemand anders steuert. Der voll wahrscheinlich krass. Noch jemanden anders steuert. Genau. Aber das ist das System. Und dann ist die Frage, wird die Zeit tatsächlich immer mehr, weil im Spiel scheint es mehr zu sein. Nee, warte mal, das sind kleinere Zeitabschnitte, deswegen vergeht es schneller. Mhm. Also ist es in der Theorie weniger. Wir haben einen gewissen... Ja, aber die Zeit im Spiel ist ja für denjenigen im Spiel normal. Für den halt im Spiel normal, ja. Aber für dich als Betrachter von außen, genau, vergeht sie schneller. Ja. Und wenn wir das jetzt eine Ebene nach oben nehmen, sind auch... Wenn jetzt jemand dich spielt, angenommen und... Das ist da ja voll Inception-mäßig, hey. Ja, ist es. Ist es. Das ist... Jetzt kommt das Wort. Das ist fraktal, Alter. Oh. Das ist voll fraktal. Ja. Ja, wenn man jetzt eine Ebene nach oben geht, dann ist irgendjemand, der dich steuert. Ja. Ja. Und für denjenigen vergeht die Zeit langsamer und der sieht dich deine Tage lang. Der sitzt an seinem Controller und denkt sich, okay, jetzt lasse ich den Spiel zocken. Weil er halt wahrscheinlich auch von der Arbeit ausgebrannt ist. Genau. Weißt du? Und so, zockt jetzt das. Genau. Und immer dann, wenn du schläfst, macht der seine Arbeit. Und wenn er sich dann entspannt, bist du wach und lässt dich laufen, verstehst du? Und schickt dich ins Fitnessstudio, was für ein Arsch. Geile Idee. Und lässt dich leiden. Und du denkst, ey, Alter, wofür verbrate ich meine Zeit hier? Ja, aber, das ist schon aber krass. Das ist ja, naja, wenn man eine bestimmte Dienstleistung dafür macht, weißt du, ich gehe ins Fitnessstudio, um was für mich zu tun. Um mich besser zu fühlen, um fitter zu sein. Ja, klar, klar. Und dann investiert man seine Zeit quasi in sinnvolle Dinge. Du investierst deine Zeit in deinen Körper. Genau. Was cool ist, ja, ist die Frage, ich verweise auf den ersten Podcast, ist es sinnvoll, seine Zeit in einen Job zu drücken, der ungeil ist? Ja. Ja, und dann echt, wofür verbrät man seine Zeit? Ich habe immer noch keinen Punkt auf die Pro- und Kontraliste geschrieben. Egal, das wird nicht sein. Aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht. Das Thema ist geil. Ja. Und ja, liebe Leute, schon sind wir am Ende. Eigentlich fast schade. Ja. Fast schade. Schreibt uns, wenn ihr eine Fortsetzung haben möchtet. Roman macht jetzt bestimmt mal den Timer aus, damit wir die wunderbare Musik im Hintergrund noch hören. Kommen wir zu einem Fazit. Und da ich keine Pro- und Kontraliste gemacht habe, gönne ich jeweils Roman und mir ein ganz, ganz kurzes Schlusswort. Roman, wenn du möchtest, du zuerst. Brauchen wir Zeit? Dein Fazit. Ja, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit? Wir brauchen Zeit, weil... Wir richten uns nach der Zeit. Die Zeit ist quasi alles, was wir haben, oder? Was denkst du? Wir sind hier beim Fazit. Weiter geht's später. Brauchen wir Zeit? Mein Fazit ist, wir brauchen definitiv keine Zeit. Denn wir haben so viel mitgekriegt von der Zeit. Wir wissen zwar nicht, woher, wir wissen nicht, wie viel. Wichtig ist nur, setzt eure Zeit richtig ein. So sieht's aus. Oder? Mein Gott, wie? Das war ja auch mein Ding. Weißt du, wir brauchen Zeit, weil wir sie auch sinnvoll einsetzen. Genau. Roman und ich sprechen noch ein bisschen und ihr, ne, ausschalten und gleich den nächsten Podcast hören. Ciao. Bis dann. Tschüss.